Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Hörspiel. Der österreichische Dramatiker und Hörspielschreiber Wolfgang Bauer berichtet in einem Interview Folgendes. 1981 war ich einmal Gast in einer nächtlichen Radio-Talkshow in San Francisco. Es war ein sehr kleiner Privatsender mit minimalen Einschaltquoten, ein Ein-Mann-Betrieb. Der Talkmaster saß zwischen Bergen von Schallplatten und Bierdosen und beantwortete die gelegentlichen Anrufe, die alle Gebiete des Lebens betrafen, eher unwirsch. Mit mir sprach er leiernd über eine Stunde lang und drohte einzuschlafen. Mag sein, dass dies eine Stimmungserinnerung war, die mich zu meinem Hörspiel inspirierte. Dream Jockey, ein Hörspiel von Wolfgang Bauer. Dream Jockey. Live aus dem Land der Träume. Meine Damen, meine Herren, hier bin ich wieder, Balthasar Vogel, Ihr Dream Jockey. Na, haben Sie in den letzten Tagen oder Nächten etwas Aufregendes geträumt? Bin schon gespannt. Jede Woche können Sie mir und unseren Hörern Ihre neuesten Träume erzählen. Und wer unsere Nummer noch nicht auf den Nachtkästchen hat, hier ist sie, Vorwahl Wien 50101, Klappe 8451. Bitte rufen Sie gleich an. Schon jemand in der Leitung? Hallo, mit wem spreche ich? Hallo? Ist jemand dran? Hallo? Hallo? Ja, mit wem spreche ich? Ja. Ja, wer spricht da? Muss ich das sagen? Sie wollen lieber anonym bleiben. Ja, bitte, ich will lieber anonym bleiben. Bitte, meine Frau, schließlich geht es ja hier in erster Linie um die Träume und nicht um die Träume, Herr, bitte. Geht's Ihnen gut? Ja, danke der Nachfrage und Ihnen. Muss ich das jetzt sagen? Ich habe gedacht, ich soll Ihnen meine Träume erzählen. Ja, sicher, sicher. Nur der Traum zählt. Also, fangen Sie an. Ja, ich habe nämlich geschlafen. Schlafen ist Pflicht, sonst wäre es ja kein wirklicher Traum. Ne? Ja, es war wirklich. Ich habe nämlich das Radio nicht abgedreht und deshalb bin ich aufgewacht, wissen Sie? Ja, verstehe. Und dann haben Sie uns gleich angerufen, nicht sozusagen direktissima. Nein, angerufen habe ich nicht. Aber gnädige Frau, sonst wären Sie jetzt nicht in der Leitung. Aufwachen, ne Frau, hallo. Es war auf dem Eis. Alles war auf dem Eis. Auf dem Eis, das klingt ja sehr winterlich. Ja, ziemlich. Aber angerufen habe ich nicht. Na ja, bitte, dann haben Sie eben übersinnliche Kräfte. Ja, jetzt erzählen Sie. Ich habe gar kein Telefon. Es ist auf dem ganzen See kein Telefon. Ja. Ich habe auch keine übersinnlichen Kräfte. Wissen Sie, der See ist zugefroren und verschneit. Und unser Haus steht auf dem See. Ein ganz normales Haus. Ganz mutterseelenallein. Und nirgends weit und breit gibt's hier ein Telefon. Nicht einmal mit Schlittschuhen käme ich an ein Telefon. Ich müsste erst den Schnee wegkehren. Jetzt bläst der Wind und das Eis wird frei. Der Mond und die Sonne scheinen zugleich. Aber es ist Nacht. Nein. Es ist hier Tag und Nacht zugleich. Man weiß nicht, was das für ein Licht ist. Ja, lassen Sie sich nur Zeit, das klingt sehr interessant. Es ist eine ganz uninteressante Gegend. Ich lebe ja schon lang hier. Im Frühjahr wundere ich mich immer, dass das Haus nicht untergeht, wenn der See schmilzt. Aber es ist möglich. Geht's Ihnen wirklich gut? Noch geht's mir gut, danke. Sie sind ja ein Nachbar von mir. Ach so? Wohnen Sie auch in der Burggasse? Keine Gasse. Sie wohnen unterm Eis. Und im Sommer im Wasser. Sie machen mit mir ein Unterwasser-Interview. Sie verschlucken sich dauernd, weil Sie so viel reden. Glucks. Ich hab schon wieder Wasser geschluckt. Dann kommen Sie zu mir auf ein Bier. Sie kennen sich ja in meiner Wohnung aus, oder? Nicht sehr. Aber ich glaube, ja, ich bin unter Wasser, oder? Auch. Aber Sie sind auch in meiner Wohnung. Ich streichle Ihren Schenkel. Ja, ich spüre schon was. Sie spüren gar nichts, Herr Vogel. Hier spürt man überhaupt nichts. Hier ist alles erfroren. Auch das Bier ist gefroren. Sie müssen das Bier zerbeißen, weil Sie sich sonst nicht trauen, Ihre Traumsendung zu moderieren. Sie brauchen die braunen Bierwürfel. Verstehen Sie? Natürlich verstehe ich das. Ich habe schon richtig Zahnweh. Also erzählen Sie fertig, wie endet der Traum? Das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Kann man überhaupt fertig träumen? Ist mir egal. In meiner Sendung wird jedenfalls immer recht flott fertig geträumt. Das eisige Bier brennt. Das klingt ja wie im Traum. Sollte ich Ihnen nicht einen Traum erzählen? Ja, aber sicher. Sagen Sie noch was. Aber sorry. Ihr Mund tut schon weh vom Feuer. Kennen Sie sich jetzt aus? Sie kennen diesen Traum, was? Die Wohnungen im Traum sind immer dieselben. Die Traumwelt ist nämlich gleich, wie die sogenannte Wirklichkeit gleich ist. Haben Sie jetzt einen Orgasmus? Herr Kahler, Herr Schummel? Ja, einen Augenblick bitte. Ja, na, du, das kannst du anschauen. Das ist ein Wahnsinn, die macht mich fertig. Dann soll ich es ausblenden? Ja. Ich glaub, wir haben da sind schon andere Anrufe da? Jede Menge. Einen Augenblick bitte. Dann rennen Sie schon auf, weil die Leute so einen Schwachsinn erzählen. Ich glaube, wir sind auf Sendung. Ein paar Sekunden und dann schmeiß aus, ja. Und ich sag, dass irgendwas mit der Leitung ist. Okay. Einen Augenblick bitte. Du, Bartl, geh wieder auf Sendung. Zigtausende Menschen hören ihre Sendung. Und Sie? Sie dürfen mich nicht einfach bloßstellen vor aller Welt. Ich stecke sie in meinen Keller und lösch sie aus. Ganz. Ja, die Leitung zu unserer Dame ist scheinbar unterbrochen worden. Entschuldigen Sie, verehrte Hörer. Offensichtlich höhere Gewalt. Bis zum nächsten Anrufer. Ein wenig. Leider mögen Sie mich nicht. Aber rauswerfen können Sie mich nicht, weil ich habe kein Telefon. Ich habe kein Telefon. Hat es Hass? Sie können mich nicht rauswerfen. Wir haben schon alles versucht, Bartl, wir kriegen Sie nicht raus. Aber das gibt's ja nicht. Die Sendung war deine Idee. Checkt die Leute vorher durch, bevor es mir ans Mikro geht, verstanden? Das tun wir ja eh. Redet mit denen vorher. Das wird alles gemacht, Bartl. Aber die Frau hat hier gar nicht angerufen. Und ihr macht's mir nicht fertig. Es ist aber so. Sie war einfach auf Sendung. Ist sie übrigens immer noch? Ja. Und auch der James Bond wird sie nicht retten. Klopf da finden, Kinder, das ist welches Wort, da bitte recht. Jetzt macht's was, sie heute es nicht aus. Anruhe. Sie wissen nicht warum. Achtung, Vorsicht. Ich werde es Ihnen sagen. Weg mit die Finger, du. Er ist über selbst so, Moment. Aufgefressen worden. Er wurde aufgefressen. Und er steht jetzt als einsamer Baum mitten im See. Und er dreht sich. Er dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich dauernd um seinen Stamm, weil er nicht weiß, wo er ist. Er sucht verzweifelt seinen Wodka Martini. Verstehen Sie mich? Dream Jockey. Hallo. Hallo. Sind wir schon in den dunklen Keller gegangen? So. Ich glaube, jetzt ist sie draußen. Gott sei Dank. Wer ist denn der Nächste? Warte bitte. Ein Herr aus Mönchheck in der Steiermark. Ist der in Ordnung? Ja, der ist Landwirt. Der ist ganz normal. Okay. Sag, wie lange geht die Musik noch? Solange du willst. Okay, bitte bringt mir eine Zigarettennummer. Ich bin bei dir im Studio. Wo? Auf deinem Bett. Wo ist ein Bett? Links. Links ist dein Bett. Ach so, ja, sieh schon. Da sind sie. Du, soll ich ihn jetzt reingeben? Ja, gleich. Wart. Seit wann ist denn da im Studio ein Bett? Immer schon. Was ist immer schon? Das ist ja. Es ist dein ehemaliges Kinderbett. Du hast für deine Manuskripte mitgebracht. Ah, ja, ja, ja, es ist ja praktisch. Ne? Da ist ja die ganze Sendung aufbewahrt. Der Chef findet's komisch. Wieso? Cool, Burschen, cool. Er hält das für eine verrückte Idee. Ich kann mein Studio einrichten wie ich will, hä? So. Ich geh wieder auf Sendung. Achtung! Hallo, mit wem spreche ich? Egger Lois. Herr Lois Egger. Ja, Egger Lois. Woher rufen Sie an, Herr Egger Lois? Aus Mönchegg. Aus Mönchegg, Mönchegg. Ah ja, ja, wo liegt denn das? Können Sie das unseren Hörern sagen? Steiermark. In der schönen Steiermark. Das ist ja großartig, Herr Eicker. Darf ich Lois zu Ihnen sagen? Ja, ja. Und was haben Sie Schönes geträumt? Ja, das kann man am Telefon so schlecht sagen. Ah, da ist noch wer in der Leitung. Jo. Ist das vielleicht die Frau Eicker? Ja, meine Frau. Will sie ein bisschen mittelefonieren? Sie sind ja am Telefon. Nicht? Ich meine, Sie haben ja hoffentlich ein Telefon. Jawohl. Sonst kennt ja gar nicht mit Ihnen. Los, mich! Was sollten Sie mir sagen? Ja, ist das so ein geheimnisvoller Traum? Will vielleicht die Frau Egger mit mir reden? Ja. Reit du, Fini. Ja. Also bitte, Fini, was gibt's? Wir haben noch andere Leute in der Leitung. Ja, sie schlaft mit ihm und nimmt dann seinen Samen im Ofen mit. Geh. Wie bitte? Das klingt ja sehr intim, Frau Fini. Können Sie uns das näher erklären? Freilich, sie kommt jede Nacht und schlaft mit dem Louis. Und ich kann gar nichts dagegen machen und dann fährt's an. Haben Sie das geträumt? Na, das ist kein Traum. Aber es ist wie ein Traum. Genau so und ist es. Und wie schaut denn dieses UFO aus? Kommen da viele kleine grüne Männchen heraus? Sag vielleicht du. Mit Antennen? Ja, das ist ganz hell. Sie fährt auch damit. Ja, und mein Mann ist fertig. Aha, fertig bin ich nicht. Ja, aber dein Samen ist weg. Das schon. Ja, wie schaut denn diese wunderbare Frau aus, Herr Egger? Können Sie uns diesen Vampir beschreiben? Na, sag du jetzt. Blond. Blond wie ein Engel? Ganz glatt wie aus Gummi. Sie macht mich narrisch. Ist sie so schön? Ja. Mir ist gesagt, sie ist nicht schön. Jetzt lass mich! Ja, und was hat sie an, diese Himmelsfrau? Na, sag! Nix. Aha, das ist nicht viel, ne? Und was spricht sie so? Sie spricht Deutsch. Sie hat die gleiche Stimme. Wie Marilyn Monroe? Aber nein. Na, sag schon! Wie die Frau, die früher in ihrer Sendung geredet hat. Also, ja. Wie die Frau. Ja, Sie meinen die schnurlose Frau von genau. Vorhin, die mit dem Eislaufplatz? Ja, die. Die Frau James Bond? Ja, das war sie. Weil ich kenne auch ihre Wohnung. Ja? Ja. Weil, wenn sie bei mir ist, bin ich bei ihr. Ah. In den Häusl am See. Und dorthin gelangen Sie dann mit dem UFO, versteht ihr das richtig? Ja, richtig. Ja, schmilzt doch nicht der See, wenn das UFO landet? Ja, das sehe ich nicht. Verstehe. Sie träumen ja nur. Ja. Ja. Und was geschieht denn dann in Ihrer Wohnung? Sie legt mich ins Gitterbett. Ins Gitterbett? Ja. Und was geschieht dann? Sag's! Dann zapft's mich an. Ja, das wissen wir jetzt. Und daneben hören wir Radio. Eine leise Musik. Nein. Sag's her! Nein. Wir hören den Dreamjockey. Das ist gescheit. Ja, das geschieht also alles während meiner Sendung. Versteht ihr das richtig? Ja, weil wir haben zu Hause gar kein Radio. Wir haben nur einen Fernseher. Ja, wie können Sie mich denn dann jetzt hören, Herr Eckerlois? Lois, sind Sie noch da? Oder ist das UFO schon abgefahren? Ich bin bei ihr. Jo, jetzt ist er schon wieder bei ihr. Das gibt's nicht. Die Dame hat nämlich kein Telefon. Lois, du Schlingel, ich habe jetzt mir ein bisschen häkeln, was? Nein, ich gar nicht am Häkeln. Ja, das genügt schon, danke. Das ist schon genug, ja. Sie wollen sich ein bisschen in Szene setzen, also kleiner Exhibitionist. Er ist kein Exhibitionist. Er ist schwer in Ordnung, der Läusel. Er tut bloß Radio hören. Er hat mich gern, der Läusel. Gell, Läusel? Sehr gern hat er mich. Jetzt sind wir im Radio, Läusel, gell? Machen Sie was, Herr Dreamjockey. Jetzt haut Sie schon wieder. Können Sie nichts machen? Holen Sie die Polizei her. Keine Polizei. Sie ist so schön. Ja, es ist ein schöner Traum. Das war jetzt ein schöner Traum für Ihre Sendung. Was? Balthasar Vogel? Vielleicht jetzt einen kleinen Frank Sinatra? Bitte sehr. Na, ja, bitte. Hallo? Ja, bitte, ja, mit wem hast du es zu tun? Mit niemandem haben Sie es zu tun. Ihre Sendung ist ein einziger Skandal. Wieso? Hören Sie das? Hören Sie das? Ja, ist das ein Rettungsauto? Meine Frau. Ja. Meine Frau hat sich gerade aus dem Fenster hinausgestürzt. Und Sie sind schuld. Ihre Sendung ist schuld. Sie kehren. Ja, bitte. Ausradiert. Aber. Arschloch Sie. Sag, was geht's denn da als einer? Ich hab gesagt, ihr sollt die Leute aussuchen. Du, wir können ja nichts machen. Aber nichts machen. Alle sind ganz brav, sie wollen einen Traum erzählen. Warte ein bisschen. Ja, fein, gut. Ein Augenblick bitte. Du, ich kann nichts machen. Es ist ein Wahnsinn. Die Telefone sind vollkommen blockiert. Ja, natürlich. Ja, du, die sich aufregen, Bartl, die lasse ich gar nicht durch zu dir. Und der Letzte, der mit seiner Frau? Der hat sich ganz anständig vorgestellt, du. Bartl, Telefon für dich. Was? Lass nur Musik, ich muss was trinken. Es ist privat. Ich weiß heute, es ist wer? Der Chef. Er ruft vom Auto aus an. Dankeschön. Geh mal durch. Mein Gott. Hallo. Sagen Sie, Herr Vogel, sind Sie wahnsinnig? Ja. Ich höre da gerade beim Autofahren Ihre Junkie-Sendung. Ja, das kann so doch nicht wahr sein. Mich rufen schon hunderte Menschen an, was da los ist. Wir haben ausgemacht, dass da Träume erzählt werden sollen. Ja, und aber das sind ja keine Träume mehr. Das ist ja alles völlig verwirrend. Die Leute sind besorgt. Die glauben wirklich, dass da was Außerirdisches im Spiel ist. Ja, aber lieber Doktor, das ist ja nicht meine Schuld. Vielleicht hängt das mit den Radiowellen zusammen. Außerdem ist es eine Live-Sendung, da muss man halt mit Überraschungen rechnen. Griff kriegen. Ja, die letzte Sendung war doch problemlos. Naja, die Einschaltquote steigt von Minute zu Minute, wenigstens etwas. So, und jetzt machen Sie weiter. Und noch was. Hauen Sie endlich Ihr blutiges Gitterbett aus dem Studio. Das nächste Mal möchte ich es nicht mehr dort sehen, verstanden? Mach mal, Doktor, mach mal gleich. Wiederhören. Der spinnt auch schon. Moment, bitte. Du, ich hab mitgehört, Bartl. Das Gitterbett ist schon weg. Ist schon in der Putzerei. Also, Freund, jetzt machen wir weiter. Da sind noch so viele Anrufe. Ja, so, auf geht's. Gib's mir nächsten einer, Kinder. Hallo, wen habe ich in der Leitung? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Mein Name ist Robert Petschiner. Ich bin aus Wien, bin Student im 5. Semester Medizin. Ein künftiger Doktor. Kann man immer brauchen, Herr. Petschiner. Bitte? Pecina. Herr Pecina, haben Sie einen medizinischen Traum? Entschuldigen Sie, bevor ich anfange, ja. Sagen Sie, ist das eine Live-Sendung? Selbstverständlich, Herr Pecina, was haben Sie denn gedacht? Hören Sie uns nicht? Naja, jetzt, ich höre es jetzt. Stellen Sie Ihr Radio bitte leiser. Es hat sich angehört wie ein Hörspiel. Na, Dream Jockey ist immer live. Haben Sie meine Sendung noch nie gehört? Ich habe davon gehört. Ich möchte Ihnen jetzt meine Träume erzählen. Noch was stimmt es mit dem BMW? Freilich, am Ende des Jahres in unserer letzten Sendung wird eine Jury darüber entscheiden, welcher der interessanteste Traum war. Und der Sieger erhält einen nagelneuen BMW. Super, also ich fahre mit meinem BMW in Richtung Krankenhaus. Entschuldigung, erfinden Sie das jetzt oder ist das... Na, das habe ich geträumt. Haben Sie schon ein BMW? Nein, das habe ich geträumt. Deshalb habe ich ja gefragt, weil vielleicht gewinne ich den BMW bei Ihnen. Ja. Nein, ich habe das wirklich geträumt. Also, ich fahre mit dem BMW in Richtung Krankenhaus. Auf einmal stirbt der Motor ab. Es raucht heraus. Ich steige aus. Das ist aber keine Reklame für... Nein, ein Traum. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, sonst vergesse ich wieder alles. Ich mache den Kühler auf. Rauch steigt auf. Beim BMW. Es zischt. Irgendwas im Kühlsystem scheint kaputt zu sein. Also im Traum, ne? Ich nehme aus dem Kofferraum das Werkzeug, die kleine Werkzeugkiste heraus und fange an zu reparieren. Ich muss dazu sagen, dass ich noch kein fertiger Arzt bin und noch nie an einer Operation teilgenommen habe. Na, BMW haben Sie auch keinen, ne? Nein, also, ich schraube eine Zeit lang im Motor herum. Das alles spielt sich in der Nähe des Krankenhauses ab, in dem ich formuliert habe. Unmittelbar neben mir ist ein See. So. Im Traum, also den See gibt es in Wirklichkeit natürlich nicht, das sind eher die Parkplätze. Hm. Über den See kommt auf einmal ein mir bekannter Primar auf Schlittschuhen daher. Offensichtlich ist es Winter. Der Primar hat blutige Hände, aber er hat Operationshandschuhe an. Dr. Pecina ruft er. Dabei bin ich ja noch kein Doktor. Freilich nicht. Im fünften Semester. Freilich nicht. Trotzdem nennt er mich Doktor, so als ob ich ein Kollege von ihm wäre. Endlich erwische ich Sie, Herr Kollege. Ich brauche dringend Ihre Instrumente. Sagt er ganz hastig. Wozu, frage ich. Ich muss dringend operieren, sagt er. Ich sag drauf, ja, aber Herr Primar, das ist ja bloß Autowerkzeug. Das macht nichts, sagt er. Im Krieg haben wir auch alles mit Autowerkzeug operiert. Ich kann das sehr gut, geht alles sogar noch schneller. Aber das Krankenhaus ist doch hier, nicht über den See, sag ich. Nein, nein, sagt er, das hier ist der österreichische Rundfunk. Das Krankenhaus ist weit hinter dem See. Wir müssen auf den Jockey warten. Wir, sagt er, so als müsste ich ihm assistieren. Dann kommt ein Trabrennschlitten mit Kufen über den See gerast. Ein Jockey springt vom Schlitten und sagt, schnell, der Traum fängt gleich an. Sie haben die Lampen schon eingeschaltet, die Frau singt schon. Schnell, wir müssen schnell fahren, weil ich habe schon die Narkose. Ich darf jetzt noch nicht einschlafen. Dann fahren wir zu dritt los. Aber der Jockey wird immer müder, immer schwächer. Er murmelt was von einer Rundfunksendung. Der Rundfunk ist ja dort hinter uns, sagt der Primar, entsetzt. Jetzt müssen wir den Jockey gleich hier auf dem Eis aufschneiden. Das Pferd beginnt immer mehr zu galoppieren. Der Jockey ist bewusstlos. Der Primar und ich können das Tier nicht mehr bändigen. Das Pferd läuft schneller als ein BMW, sagt der Primar. Schrauben Sie den Jockey auf, bevor er stirbt, schreit er mich an. Der Traum hat schon angefangen und er ist noch nicht auf seinem Posten. Jetzt sehe ich, dass der Jockey auf der Stirn eine große Schraube hat. Die? Frage ich den Primar. Ja, die. Und er rast mit seinen Schlittschuhen davon. Wohin fahren Sie, frage ich ihn. Ich fahre nach Müncheck zum Lois. Dort ist nämlich ein UFO gelandet, ruft er zurück. Dort ist die Universiade im Kunsteislauf. Der Jockey röchelt nur mehr. Ich schraub ihn die Schraube auf seiner Stirn auf. Bartl? Was ist jetzt? Kalle, was hat denn der Bartl? Was ist... Bin ich noch auf Sendung? Ja, ja. Hey Bartl, ja, natürlich, herzlich willkommen. Ja, natürlich. Ja. Hallo. Herr Vogel hat nur das Studio gewechselt. Ja, es ist Bartl. Ganz soweit. Ja. Hallo. Soll ich weitererzählen? Ja, bitte, ja. Nein, Moment. Wir haben ein technisches Problem. Ja, genau. Ich spreche nicht zum Primar, bitte. Gehen Sie weg von ihm. Ich kenne da jemand anderen. Ich kenne da einen Homöopathen. Ich würde jetzt sehr gerne meine Theorie des wahren Traums empfinden. Ich verstehe nichts. Ist da jemand in der Leitung? Hallo? Ich habe ein Nagelproblem. Dieses Problem, das verfolgt mich schon länger. Ich kann keinen Werkzeugkasten anschauen. Ist etwas passiert in dem Moment? Es war wie ein Blitz, eine Art von Erleuchtung. Und ich muss das erzählen. War das jetzt Wolfgang Bauer, gell? Das war jetzt Wolfgang Bauer. Ich weiß das ganz genau. Was ist jetzt los? Ich habe keine Ahnung. Ich bin in der Zentrale angerufen. Es sind ein paar Leitungen durcheinander. Na, Mann, was machen wir jetzt mit dem Bartl? Der ist, da kommt man von der ist ohnmächtig. Hallo? Bartl? Hallo? Ja, ist der jetzt Bartl, was ist? Gehst du wieder auf Sendung? Gemacht so Musik, ich hab so einen Kopf. Hallo? Oh, also er lebt noch. Na, Bartl, du musst zuerst den Studenten ausreden lassen, ja? So einfach geht das nicht. Hallo? Sag was, Bartl. Wie hat Carsten da? Pätschina. Jetzt komm, Bartl, bist du heute der Profi, geh näher. Bin ich jetzt da oder nicht, oder wie? Okay, geht. Hallo! Herr Pätschina? Ja, was ist los? Ich hab schon geglaubt, mein Telefon ist kaputt. Kann ich jetzt endlich weitererzählen? Bitte. Also, ich schraub dem Jockey die Schraube auf seiner Stirn heraus und der Jockey erwacht und sagt, Herr Pätschina, Sie haben den BMW gewonnen. Nein. Sie müssen nur noch einen Ölwechsel machen, hier, sagt er, und gib mir eine Flasche mit steirischem Kernöl. Schütten Sie das in meinen Kopf hinein. Und dann? Hier wach ich schweißgebadet. Ich habe nämlich diesen Traum schon öfter geträumt. Ich weiß schon immer, was kommt. Das haben Sie echt geträumt? Ja, das kann Ihnen auch die Frau Ecker bezeugen. Die Frau Ecker? Die aus Müncheck. Die aus Müncheck, sie steht neben mir. Bitte, Frau Ecker. Ja, Frali, der Herr Pätschina hat recht. Das hat er wirklich dran. Wo sind Sie denn, Frau Ecker? Ja, ich bin in Müncheck. Der Herr Primar ist gerade gekommen. Der isst sein Speike aus mit dem Kern. Ja. Nur weil er dann unten beim UFO Eis laufen muss. Ja. Na, alle schauen wir zu. Auch mein Mau, der Lois. Ja, dann wieder ein bisschen Musik. Ne? Musik zum Träumen. Wiederschauen, Herr Pätschina. Wiedersehen. Und schön aufs Kernöl aufpassen, Herr Jockey. Karli, haben wir Musik? Na sicher müsste sein. Hörst du nix? Sagst, versteht's ja, warum auf einmal alle Anrufer jetzt in Müncheck sitzen? Ja, das gibt's ja alles. Ich bin seit 30 Jahren beim Rundfunk. Mir ist nichts Menschliches mehr fremd. Ja, aber so verschiedene Leute. Beim Ecker, Lois, verstehe ich es, aber beim Primar und beim Studenten. Der Student, der war nicht in Müncheck. Der hat ja alles nur geträumt. Ja. Mir scheint, du kommst ein bisschen durcheinander, Bartl. Geh, Karla, bring mir noch ein Whisky, solange die Musik läuft. Warte ein bisschen. Ich bring dir die ganze Flasche. Wen haben wir jetzt noch, Karl? Jede Menge Anrufer. Eine Frau hat geträumt, dass sie auf dem Mars Milch produziert. Mhm. Sie hat gesagt, sie hat 12 Brüste, aber nur aus 2 kommt die Milch für die Marsmenschen. Ja. Sie hat gesagt, dass sie die anderen Brüste ein Medizinstudent reparieren will. Aber sie traut sich nicht, weil er erst im 5. Semester ist. Sie will sich nur vom Primar machen lassen und der ist aber auf der Universiade für Eiskunstlauf. Sie hat gesagt, sie versteht diesen Traum nicht und du sollst ihn nie erklären. Mhm. Sie hat gesagt, du bist der Fachmann. Dich lasse ich auch an alle 12 Brüste heran. Nein, bitte, die lass nicht ein. So was Ähnliches haben wir ja gerade gehabt. Heute überhaupt alles so ähnlich. So, bald die Schatten ziehen. Da ist jetzt dein Whisky. Gott sei Dank. Ist zwar im Dienst streng verboten, aber Gott sei Dank sieht uns niemand. Das ist der Vorteil gegenüber Fernsehen. Sonst könnte ich auch nicht so herumrennen. Tut's ja nichts an. Wieso soll im Rundfunk was anhaben, wenn mir keiner sieht? Sogar Böwe Reizfrisch hast du an. Wir treiben es immer während der Sendung. Keine. Merkt ja keiner. Immer? Aber heute bist du dran, Dream Jogili. Geballtele, komm ja an Zeit. Der Karl hat eine ganz lange Platte aufgelegt. Komm her, komm weg mit dieser Krawatte. Ich brauch einen Schluck. Ja, so, und jetzt ziehen wir schön das Hemd raus. So ist brav. Ja, Baldi, ja, und jetzt unten das Hosel. Niemand sieht uns. Außer mir. Halle. Und ich schon weg. Baldi, so, komm her da auf die Couch, Leute. Ja, das ist was mit dem Regler. Ja, dein Gitterbettel, weißt du noch? Ja, ja, das ist jetzt in der Putzerei. Richtig, komm schön, mein Freund. Da käme das. Da wäre ein Problem. Stunde deine gelbe Ja, ja. So ist das ist ja nicht weiß. Sehr gut. Ja. Du. Ich glaube, das müssen wir ziemlich schnell machen. Ich halte den Anruf den Schach. Aber da ist was mit dem Regler. Mit was für einem Regler? Konzentrier dich, Bartel, komm hier. Nein, das ist nicht der Regler, das ist was anderes. Ja. Das ist ja. Gott, das muss man reparieren. Dieser unheimliche Mundentzugang hat. Was? Herr, bitte, das darf nicht wahr sein. Das ist. Mir scheint, das ist der Drehtasten. Na, ich hoffe nur, dass er mit der Musik auf Sendung kommt. Scheiße. Jetzt in der Nacht ist ja kein einziger Technik im Haus, der sich da auskennt. Hallo? Wer? Oh, guten Abend, der Doktor. Ja, ja, Chef. Augenblick, Moment, ich übergebe gleich. Bartl, entschuldige die Störung. Bartl! Bartl, der Intendant ist im Apparat. Für dich. Nein, das weiß ich auch nicht. Nein, es ist irgendein Wackelkontakt im Trennmechanismus. Es ist niemand da. In der Nacht gibt's keinen Messdienst. Ja, Chef. Ja, ich übergebe. Moment. Bartl, drück den roten Knopf, dann kriegst du deinen Chef. So, wo ist er? Ja, da. So. Hallo? Ja, hier ich. Sie sind ja wahnsinnig, Herr Vogel. Was machen Sie denn da? Gar nichts. Das reicht gar nicht. Was denn? Sie sind auf Sendung, Sie Trottel. Aber es ist ja Musik. Ja, ihr habt recht. Ihr wollt auf Sendung warten. Aber ich habe jetzt den Fehler. Ich werde es gerne rücken wollen. Die Trennung funktioniert nicht. Das gibt einen Riesenskandal. Wenn ich nicht zufällig im Autoradio höre, haben wir die reinste Pornosendung. Das wird eine Fristlose für Sie und Ihre Assistentin. Herr Doktor. Herr Karl. Ja, Herr Intendant. Ist jetzt noch alles auf Sendung? Ich höre mich nicht mehr. Es ist schon repariert. Da war Wodka Martini in der Leitung. Wieso Martini? Es riecht so. Das ist ja schon wie in einem James Bond. Herr Intendant, ich kann doch nichts dafür. Verstehen Sie mich? In einer Live-Sendung kann ja noch alles passieren. Noch dazu, meine Carla. Sagen Sie, hat sie womöglich wieder die gelbe Unterwäsche? Ja, angehabt, ja. Wir müssen das besprechen, Herr Intendant. Wo kann ich Sie erreichen? Sie können mich jetzt gar nicht erreichen. Ich fahre nämlich mit dem Auto durch Eis und Schnee und dann muss ich auch noch über den blöden See. Wohin? Über den blöden, gefrorenen See zu dieser Sängerin. Zur schönen Stimme. Zu welcher Stimme? Ich engagiere eine Sängerin, die kann ohne Mikrofon im Rundfunk singen. Das erspart uns Milliarden. Herr Intendant, wir müssen uns ausreden. Ne? Ich bin ja unschuldig. Sie und unschuldig? Sie gehören ja operiert. Bei Ihnen ist im Kopf eine Schraube locker. Herr Intendant, wo kann ich Sie denn erreichen? Wir müssen es klären. Hallo? Das wird keinen Zweck haben. Aber kommen Sie von mir aus morgen nach... wie heißt dieses Kaff? Warten Sie, ich muss beim Fahren aufpassen. da war gerade so ein Baum, der hat ausgeschaut wie Roger Moore. Wo soll ich hinkommen? Morgen, ich habe ein kleines Auto. Ja, da habe ich's. Mönchegg, hörst du das klar? Mönchegg. Und zwar nächtige ich im Gasthof zum Egger-Louis. Ja, Egger-Louis, ja, das kommt mir bekannt vor, da war ich schon mal. Gehen Sie wiedersehen, gehen Sie auf Sendung, nehmen Sie Hörer an. Ja, Chef. Gib mir den nächsten Anruf, ein Kurl, schnell, egal. Okay, noch 10 Sekunden. Zwar Bussi, Bartel. Achtung, und los. Hallo, bin ich in der Leitung? Hallo? Ja, bitte. Ja, hier spricht Maria Mooswitzer aus Volzberg in der Steiermark. Mhm. Ja, darf ich zuerst noch etwas zur Sendung sagen? Aber bitte, Frau Mooswitzer. Mein Name ist Maria Mooswitzer, wohnhaft in der Gugelgasse 2 in Volzberg in der Steiermark. Ich habe jetzt Ihre Sendung mitgehört und wollte nur sagen, dass sie mir besonders gut gefallen hat. Na bitte, das schließe ich uns alle bemühen. Hm? Ich habe zwar nicht alle Anrufe ganz verstanden, hm? Einige Träume waren mir zu, wie soll ich sagen, die waren so fantastisch. Also ein Träume ist aus sich, Frau Mooswitzer. Ja, vielleicht schon, aber... Aber ich wollte sagen, dass mir ein Traum besonders gut gefallen hat. Mhm. Weil der kommt mir so bekannt vor. Mhm. Das ist ein Traum, den ich auch schon immer erträume. Aber bitte nicht der von Mönchegg. Ne? Nein, nicht der. Ja. Ich meine den Traum, wo die Rundfunksprecherin zum Disc-Jockey... Also ich meine den Trim-Jockey? Ja, den meine ich. Mhm. Wie die Frau mit der roten Unterwäsche. Was, rot? Oder mit der... gelben Unterwäsche, ja, gelb war sie. Hm. Wo sie mit der gelben Unterwäsche plötzlich zu dem Disc-Jockey hinüber ist und wie sie ihm einen Whisky gebracht hat und ihn dann verführt hat. Das war wie ein echter Traum. Hm. Der war meines Erachtens nicht gelogen. Wie sie sich dann auf die Couch gelegt hat und der Mann dann... Ja, aber ja, das war ein schöner Traum. Nicht wahr? Hm. Wie dann beide gestöhnt haben. Mhm. Solche Sachen träume ich auch immer. Und wie dann das Telefon geläutet hat und der Chef am Apparat war, weil er mit ihr auch schon was gehabt hat. Wissen Sie, das ist alles so wie bei mir. Mhm. Ich habe nämlich auch, wie sagt man da, sagen wir, eine Beziehung. Eine Mannschaft, wie man sagt, mit meinem Chef. Und mein Freund ist auch diesem Job. Trim-Jockey. Nein, mein Freund ist Disc-Jockey im Martini. Wo? Im Martini-Club in Volzberg. Das ist gleich neben dem Eislaufplatz, also neben dem Teich bei uns. Und das träumen Sie? Ja, ich träume das ganz das Gleiche. Und dann ruft der Chef an und schimpft mit mir. Und ich muss schnell wieder an die Arbeit. Und dann wache ich auf. Na bitte, endlich mal ein vernünftiger Traum. Ich trage aber rote Reizwäsche, wenn Sie das interessiert. Hm. Mein Chef ist mehr für rote Unterwäsche. Obwohl er gar kein Roter ist. Mehr politisch. Verstehen Sie mich, Herr Vogel? Ja, verstehe, Frau. Maria Mooswitzer. Ja, Frau Mooswitzer, das wär's dann nicht. Unsere Zeit nähert sich schon dem Ende zu. Einen Träumer werden wir noch unterbringen. Ja, wiederhören, Frau. Haben Sie sich meine Adresse gemerkt? Ja, ja sicher, ist alles auf Band. Ja. Kugelgasse 2 in Volzberg, dritter Stock, Tür Nummer 7. Danke, Frau Mooswitzer, danke schön. So, jetzt haben wir es ja ganz genau. Weil Telefon habe ich leider gar nicht. So, jetzt haben wir es bald. Was, Carla? Carla? Bist du nicht da, Carla? Karl, gib du mir den nächsten einen, hä? Karl? Karl? Keiner da. Was schaut's denn da aus? Was ist mit dem Studio los? Was ist selber zum Apparat? Hallo? Ja, warten Sie, ich muss Sie jetzt selber auf Sendung geben. Da ist niemand. Moment. Wo ist denn da der Knopf? Da sind ja gar keine Apparaturen da. Das ist ja ein Gasthaus. Ein ganz normales Wirtshaus. Ah, guten Morgen, Herr Vogel. Haben wir gut geschlafen? Ja, Moment, Moment, wie kommen Sie denn in mein Studio? Wer sind Sie? Ich bin der Edgar Lewis. Kennen Sie mich nicht mehr? Hallo? Wo bin ich da? Ja, im Gasthof Edgar Lewis in Mönchereck. Da draußen ist ja ein See. Wollen Sie ein Bier zum Frühstück? Ja, nein, ich muss ja auf Sendung. Der Herr Intendant wird auch gleich da sein. Guten Morgen, Herr Vogel. Sehr gut, dass Sie so pünktlich sind. Wir müssen noch ein bisschen umstellen. Wir senden heute erstmals aus dem Gasthof Edgar Lewis aus Mönchegg. Aber wieso denn von da? Ich habe ja schon wen in der Leitung. Wir senden ab jetzt immer vom Land. Wir müssen mehr unter die Landleute, um die Einschaltquote zu erhöhen. Wollen Sie guten Speck, Herr Vogel? Speck jetzt in der Nacht? Nein. Wo sind meine Techniker? Ich habe ja noch einen Gesprächspartner. Carla und der Karl sind im Stall. Da eben bei die Kühe. Das gibt gesunde Einschaltquoten. Haben wir die Kühe scheißen hört, gell? Ja, aber ich übertrage doch aus Wien, aus der Argentinierstraße. Zu weit weg vom Volk. Herr Vogel, da schauen Sie auf den schönen See da draußen. Für keinen da. Hörst du mich, Bartl? Hörst du uns, hast es. Aus. Ich hör, ja, aber... Stopp! Geht schon, Bartl, geht schon. Wo ist mein Mikrofon? Hier, Herr Vogel, ich habe alles ein bisschen trennen müssen, damit Sie nicht wieder meine Carla vernascht. Ja, entschuldigen Sie, Herr Intendant, aber das da ist kein Mikrofon. Ist alles ein bisschen ländlich hier. Das ist nur wegen der Einschaltquote. Das ist ein Buttertrog. Ja, freilich wohl. Das ist ein Buttertrog. Können Sie gut einreden? Es ist ein bisschen altmodisch, aber als Kinder haben wir auch so Telefon gespielt. Reden sein, trauen Sie einer. Er stinkt ja ein bisschen. Aber hören tut mir gut. Hallo? Hallo, ist da wer? Hallo? Bin ich hier in der Sendung Dream Jockey? Ja, aber die Verständigung ist nicht. Sehr gut. Ich höre Sie gut. Na bitte. Aber ist ein bisschen komisch in der gebückten Haltung. Gut, Bartl. Geht gut. Muss gehen. Ja, bitte. Was haben Sie geträumt, Herr? Hier spricht Herr Vogel. Balthasar Vogel. Wählen Sie mich aus dem Buttertrog? Was ist das wieder für ein Schmäh? Ja, ich kann Sie hören. Bisschen weit weg. Dann bängen Sie sich weiter über den Thron. Ja, ich probier's. So? Schon besser. Also, was haben Sie geträumt, Herr Vogel? Im Augenblick träume ich, dass ich in einem Buttertrog stecke. Sie haben ja fast meine Stimme. Ja, sicher. Die ist nur ein bisschen verändert. Weil ich in einen Buttertrog stecke. Das gibt am Land tolle Einschaltquoten. Ich auch. Man hat mich auch aufs Land verbannt. Ich, ja. Ich krieg keine Luft mehr. Ich kann mich in den Buttertrog stecken. Meiner auch. Soll mich den Primar holen? Ja. Hol mich den Primar. Wir können nur heraus operieren. Soll ihr Musik drüber hauen? Nein, alles live, das regt die Bevölkerung auf. Das wird ein Hit. Ja, stück ja, holt den Primar oder den Studenten. Sagt ihr, sie gewinnen dann den BMW, sagt es ihnen. Live-Sendungen sind hart, aber herzlich. Gott sei Dank bin ich jetzt Intendant und muss meinen Kopf nicht mehr in die Butter stecken. Ah, da ist ja schon der Herr Primar. Machen Sie schnell, die Sendung hat schon fast begonnen. Es laufen schon die Nachrichten. Ich werde den Trog mit meinem Schlittschuh langsam öffnen. Vorsichtig! Lass mich! Schnell! Ich höre schon die Signation. Jetzt kommen wir gleich alle dran. Da laut aufs Radio, Fini. Ja. Live aus dem Land der Träume. Hörst du jetzt? Ja. Meine Damen, meine Herren, hier bin ich wieder, Balthasar Vogel, Ihr Dreamjockey. Na, haben Sie in den letzten Tagen oder Nächten etwas Aufregendes geträumt? Bin schon gespannt. Jede Woche können Sie mir und unseren Hörern Ihre neuesten Träume erzählen. Und wer die Nummer unseres Butterdroges noch nicht weiß, hier ist sie, Vorwahlwien 50101, Klappe 845. Dream Jockey. Hörspiel von Wolfgang Bauer. Es spielten Dream Jockey, Wolfram Berger. Kadler, Mercedes Echerer. Kadel, Wolfgang Böck. Seltsame Frauenstimme, Sandra Kreisler. Chef, Rainer Frieb. Ecker Lois, Peter Strauß. Ecker Fini, Brigitte Suchek. Pecina, Fritz Kadel. Frau Moswitzer, Linde Prelog. In weiteren Rollen Christine Brandner, Barbara Wolflingseder, Wolfgang Muhr, Christian Dollezahl und Peter Altmann. Tongestaltung Marie-Therese Schumlitsch und Josef Rehlinger. Regieassistenz Fritz Oberhofer. Regie Götz Fritsch. Für diverse Störungen bitten wir Sie um Verständnis. Sie lagen in unserem Bereich. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 1998.